schon ganz schön hoch. Glocken oben. Mhm. Genau, schon. Ich bin hier raus. 122 stehe ich. Kein Kommentar mehr. Ja. Guys, I'm out.